Sorry, Leute, jetzt hätte ich fast meinen Einsatz verpasst. Aber hier ist es auch sowas von kalt. Ich krieg kaum die Zähne auseinander. Na, wen wundert's? Ich berichte für euch schließlich live aus einer der ultra coolsten Zeiten dieses Planeten. Ja, genau. Ich stehe hier auf einem hochhaushohen Eisberg und befinde mich mitten in der Eiszeit. Oh, was kommt denn da? Also hier gibt's vielleicht Viecher. Das da sieht aus wie eine Mischung aus Ratte und Eichhörnchen. Es versucht, eine dicke, fette Eichel zu bunkern. Als ob man die im Eis vergraben könnte. Was ist denn jetzt los? Oh nein. Die Eichel. Sie bricht den ganzen Eisberg auf. Okay, Leute, Sendepause. Rette sich, wer kann. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Tja, sportlich muss man sein, Leute. Dann kann man auch von einem kaputten Eisberg fallen, ohne kaputt zu gehen. Ja! Und man kann ganz cool zur Seite springen, bevor eine Herde Eiszeittiere in Grund und Boden stampft. Es ist nämlich so, weil hier alles so eiskalt und eisig ist, ziehen die Bewohner dieser unwirtlichen Gegend in einem riesigen Trek nach Süden. Dorthin, wo die Gräser noch grün und die Wälder noch saftig und die Früchte noch nicht schockgefroren sind. Tja, warum sagen wir nicht einfach kühle Wetterfront dazu oder Fröstelära? Ich meine ja nur, woher wollen wir wissen, dass es eine Eiszeit ist? Wegen dem viel Eis! Ganz schön frostige Stimmung hier. Kommt schon, Kinder, vorwärts! Ihr geht weiter. Aber, Dad! Kein Aber. Aussterben könnt ihr später spielen. Okay. Kommt, Leute. Wie die Lemminge. Alle tapern in dieselbe Richtung. Halt! Doch nicht alle. Was schiebt sich uns denn hier riesiges, zottliges entgegen? Oha, ein Mammut in Person. Hat sich wohl im Weg geirrt. Hey, wo willst du hin? Hey, pass doch auf, du läufst in die falsche Richtung. Blödes Mammut! Ich hab's eilig. Wo willst du denn hin? Du trampelst ja alles platt. Jetzt aber mal ein bisschen Tempo. Weiter! Hey, tu der Welt einen Gefallen! Mach dein Ego-Trip woanders! Wenn mein Rüssel so klein wäre, würde ich hier nicht den Dicken markieren, Freundchen. War nur ein Scherz. Wir latschen schon den ganzen Tag durch die Gegend. Dann latscht mal weiter. Folgt der großen Masse. Es wird wunderbar ruhig sein, wenn ihr weg seid. Ach komm, wenn er unbedingt erfrieren will, soll er doch. Hört, hört. Das Mammut läuft also absichtlich nach Norden. Okay, jeder wie er es braucht. Aber irgendwie unspannend. Ich schlag mich mal ins Gebüsch. Vielleicht läuft mir da eine interessante Story über den Weg. Mal sehen. Ah, ein Faultier. Hängt völlig faul auf einem Ast ab. Hä? Ich bin wach! Los, raus aus den Federn, Freunde! Hä? Olli? Marshall? Berti? Onkel Fungus? Wo steckt ihr denn bloß? Kommt schon, Leute! Sonst verpassen wir noch die Wanderung. Die sind ohne mich losgezogen. Warum nur? Hat mich denn niemand lieb? Gibt es denn keinen, der Sid das Faultier wenigstens ein bisschen gern hat? Na gut, dann zieh ich ihm allein los. Hey, dieser Sid ist irgendwie ein cooler Typ. An dem bleib ich dran. Hey, ihr Rhinos, ihr habt so winzig kleine Gehirne. Das ist eine Tatsache, nicht böse gemeint. Sid, wenn ich so eine halbe Portion wie du wäre, würde ich mich nicht ausgerechnet mit Rhinozerossen anlegen? Ach, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wovon ich rede. Oh, lecker, lecker. Ein Löwenzahn. Muss wohl der letzte vom Winter sein. Und schon gar nicht ihr Futter klauen. Jetzt? Na bitte. Die Rhinos verstehen Obernull Spaß. Jetzt! Mann, kann so ein Faultier rennen? Wenn es nicht gerade von einem nach Norden stampfenden Mammut gestoppt wird. Hey, Ja, glaub ich. Dieser Sid springt einfach auf das Riesen-Mammutbein vor seiner Nase. Lass nicht zu, dass die mich platt machen. Bitte, ich will leben. Runter von mir. Hey, Kumpel, wenn es heute nicht die beiden sind, ist es morgen jemand anders. Mir wär's lieber, wenn es heute nicht wäre, okay? Pass auf, wir brechen dir das Genick. Dann spürst du nichts. Wie findest du das? Moment mal. Ich dachte, Rhinos sind Vegetarier. Sehr gut beobachtet. Klappe. Wer sagt denn, dass wir ihn essen, wenn wir ihn platt gemacht haben? Genau, mach endlich Platz. Wisst ihr, ich mag Tiere nicht, die aus Vergnügen töten. Attacke! Und die Rhinos mögen offensichtlich Sid und das Mammut nicht. Oh. Ganz schön schlau, dieses Mammut. Fängt die fetten Rhinos mit den Stoßzähnen auf und pfeffert sie in den Abgrund hinter seinem Rücken. Versenkt. Juhu! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wow, du und ich, wir beide sind ein prima Team. Wir sollten zusammen nach Süden ziehen. Super, ja. Spring rauf und mach's dir bequem, bis wir da sind. Wow, in echt jetzt? Nein. Wie jetzt? Gehst du nicht nach Süden? Der Jahreszeitenwechsel, der Wanderungsinstinkt. Klingelt's da nicht bei dir? Nicht die Spur. Wiedersehen. Na schön, danke für die Hilfe. Dann zieh ich hier mal alleine los. Also, ich weiß nicht. Aber ich habe das Gefühl, die Kiste zwischen Sid und dem Mammut ist noch nicht gelaufen. Die Sache mit dem Süden wird ja so überschätzt. Die Hitze, das Gedränge, wer braucht das schon? Jep, ich hatte recht. Sid hüpft schon wieder an der Seite seines Retters entlang. Ist das nicht toll, du und ich, zwei Junggesellen, die in der Wildnis umherstreifen? Nein, du willst nur einen Bodyguard, damit du nicht als Nachtisch herhalten musst. Du bist ja ein ganz ausgeschlafenes Mammut. Na schön, geh voran, Mr. Dingsbums. Wie heißt du nochmal? Manfred. Ach, Manfred klingt blöd. Wie wär's mit Manni das mürrische Mammut? Oder Manni das melancholische Muttersöhnchen? Oder Manni das muffige... Hör auf, mir nachzulaufen! Okay, okay, du hattest eine schwere Kindheit. Du wirst gar nicht merken, dass ich da bin. Ich mach die Klappe zu. Und wenn ich sage, dann meine ich auch... Okay, während Sid und Manfred Nettigkeiten austauschen, schaue ich mal am Wasserfall bei den Säbelzahntigern vorbei. Die heißen übrigens so, weil sie dich mit ihren langen, gefährlichen Zähnen eiskalt aufsäbeln können. Ja, so ist das hier. Eiszeit ist kein Spaziergang. Nee, nee. Ah, da sind sie ja. Der da ganz vorne nennt sich Soto, der Anführer und Schlimmste von allen. Und der daneben ist Diego, ein ziemlich verschlagener Haudegen. Psst, ich glaube, die Tiger belauern das Lager der Eiszeitmenschen. Ich schleich mich mal ran. Oh, sieh mal das süße kleine Baby, Diego. Ist es nicht reizend, dass es an unserem Frühstück teilnimmt? Es wäre kein Frühstück, wenn es nicht dabei wäre. Besonders, da sein Daddy die Hälfte unseres Rudels ausgelöscht hat und unsere Haut trägt, damit er nicht friert. Auge um Auge. Meinst du nicht auch? Zeigen wir ihnen, was passiert, wenn man sich mit Säbelzahntigern anlegt. Setz die Truppe in Bereitschaft. Wir greifen im Morgengrauen an. Und Diego, bring mir das Baby, aber lebend, wenn ich meine Rache genießen will. Muss es ganz frisch sein. Böse Sache das. Aber vorerst tut sich hier ja noch nichts. Und was hört man von der Faultier-Mammutfront? Puh, ich bin total erschöpft. Wäre es möglich, dass ich mich zu dir da reinzwänge, Manni, alter Freund? Oh, gibt's denn niemand anders, dem du auf die Nerven gehen kannst? Freunde, Familie, giftige Reptilien? Meine Familie hat mich sitzen lassen. Die sind einfach ohne mich losgezogen. Ach, wer braucht die überhaupt? Was ist mit dir? Hast du Familie? Okay, bist müde. Naja, wir können ja morgen früh weiterreden, ja? Hey, die Säbelzahntiger. Sie greifen tatsächlich die Menschen an. Irgendwie sieht mir das alles aus wie ein Ablenkungsmanöver. Jetzt kapiere ich. Während die Männer vorne kämpfen, schleicht sich Diego hinterrücks an das Zelt mit dem Baby ran. Aber da hat er die Rechnung ohne die Mutter gemacht. Sie schnappt sich ihr Kind und flüchtet so schnell sie kann. Was tut sie denn? Sie rennt ja geradewegs Richtung Wasserfall. Oh nein! Diego bleibt ihr auf den Fersen. Er holt sie ein und schneidet ihr den Weg ab. Er treibt sie vor sich her. Immer näher und näher an den Abgrund. Gleich hat er sie. Was ist denn jetzt? Sie wird doch nicht etwa... Oh Mann, ich kann es nicht glauben. Tatsächlich, sie umklammert das Baby und springt mit ihm in die Tiefe. Wisst ihr, was die traurige Seite an meinem Job ist? Sowas mit ansehen und darüber berichten zu müssen. Und dann so weiterzumachen, als sei nichts passiert. Okay. Soto hat bemerkt, dass Diego ohne Beute zurückkommt. Und ich beam mich mal rüber zu Sid und Manfred. Da geht's mit Sicherheit lustiger zu. Und dann nahm sie mir das Haar von der Schulter und sagte, hör mal, wenn du dich unbedingt fremdpaaren musst, such dir wenigstens ein Weibchen mit derselben Fellfarbe aus. Und ich dachte, wow, das macht dir gleich die Gottesanbeterin, Nummer mit mir, verstehst du? Hör mal, du? Wenn man einen Lebensgefährten findet, sollte man treu sein. In deinem Fall dankbar. So, und jetzt verzieh dich. Also, ich finde eine Paarung fürs Leben doof. Es ist doch genug Sid für alle da. Wieso bleibt Manfred denn wie angewurzelt stehen? Manni? Und starrt auf das Flussufer vor sich? Manni! Oh nein, holt mich die Vergangenheit wirklich so schnell ein... Da, an einem gestrandeten Baumstamm, hängt völlig reglos die Menschenmutter mit ihrem Baby. Halt! Hat sie sich nicht gerade bewegt? Vielleicht leben die beiden ja noch. Da, wirklich! Jetzt schiebt die Mutter das kleine Bündel in ihren Armen mit schwachen Bewegungen an Land, direkt vor Manfreds großen Rüssel. Doch mal. Schau sich das einer an. Das Baby macht die Augen auf und grinst Manfred und Sid zu. Da wird sich seine Mutter aber freuen. Wo ist sie? Sie ist weg. Sid hat recht. Weder am Ufer noch im Wasser ist irgendeine Spur von ihr zu sehen. Und Manfred dreht sich einfach um und läuft weg? Hey. Manni, hast du nicht etwas vergessen? Nein. Du hast es gerade gerettet. Ich versuche immer noch, das letzte Ding loszuwerden, das ich gerettet habe. Du kannst es doch nicht hier liegen lassen. Sid zeigt auf die steilen Felsen des Wasserfalls. Sieh mal, da ist Rauch. Da oben auf dem Berg, das ist seine Herde. Wir sollten es zurückbringen. Ich will hier mal was klarstellen, okay? Es gibt kein Wir. Es hat nie ein Wir gegeben. Und genau genommen gäbe es ohne mich nicht mal ein Du. Nur den Berg rauf? Jetzt pass mal gut auf. Ich... Gehe da nicht rauf. Dann sei eben gemein. Ich kümmere mich um ihn. Toll, das will ich sehen. Du kümmerst dich um ihn. Du kannst dich ja nicht mal um dich selbst kümmern. Da bin ich gespannt. Ich bring dich zurück. Wir brauchen dieses miese, fiese Mammut nicht. Nein, brauchen wir nicht. Sid glaubt anscheinend wirklich, dass er mit dem Baby im Arm die Felsen hinaufklettern kann. Zumindest fängt er gerade damit an. Leute, ist das jetzt mutig? Oder einfach bloß dämlich. Du bist eine Schande für die Natur, weißt du das? Das mache ich doch mit links! Das ist doch leicht! Kinderleicht! Gleich kratze ich ab! Vorsicht, Sid, dir rutscht das Baby aus dem Arm! Nein! Das Baby fällt! Und Diego fängt es mit den Säbelzähnen auf! Diego! Manni! Oh. Manfred hat Diego mit seinem langen Rüssel das Baby aus dem Maul gerissen. Das rosa Ding gehört mir. Fehlanzeige! Das rosa Ding gehört uns! Oh Mann, Sid. Kaum bist du vom Felsen runter, hast du schon wieder eine große Klappe. Und das auch noch gegenüber einem Säbelzahntiger. Uns? Ihr beide seid wirklich ein seltsames Pärchen. Es gibt kein Uns. Verstehe. Ihr könnt kein eigenes kriegen, also wollt ihr eins adoptieren. Das Baby. Bitte, ich will es zu seiner Herde zurückbringen. Oh ja, wer glaubt, wird selig, Raftan. Hältst du mich für einen Lügner? Hab ich nicht gesagt. Du hast es aber gedacht. Ich mag diesen Kater nicht. Er kann Gedanken lesen. Nenn mich Diego, mein Freund. Manfred. Und ich bin nicht dein Freund. Auch gut. Manfred. Wenn ihr die Menschen sucht, verschwendet ihr eure Zeit. Die sind weitergezogen. Danke für den Tipp. Und jetzt verschwinde. Manfred lässt Diego stehen. Er stupst Sid mit dem Rüssel an. Okay, ich helfe dir, es zu seiner Herde zu bringen. Aber versprech mir, dass du mich dann in Ruhe lässt. Okay. Okay, abgemacht. Was ist dein Problem? Du bist mein Problem. Du bist gestresst. Deswegen frisst du auch so viel. Es ist schon ein Kunststück, als Vegetarier so fett zu werden. Ich bin nicht fett. Das kommt vom Fell. Damit wirkt man nun mal plüschig. Na schön, dann hast du eben fettes Fell. Na dann, auf geht's zum Menschenlager. Wenn du dich mal ausweinen willst, ich bin für dich da. Dass man im Übrigen wesentlich bequemer erreicht, wenn man um den felsigen Wasserfall herumläuft. Nicht wahr, Sid? Hey, da sind ja schon die ersten Zelte. Aber ansonsten nichts. Kein Feuer, kein Hund, kein Mensch. Bloß ein anhänglicher Säbelzahntiger, den gar keiner braucht. Ich hab doch gesagt, dass sie weg sind. Sieh mal, wen wir da haben. Suchst du ein hilfloses Tier, dessen Eingeweide du rausreißen kannst? Ach, die können doch nicht weit sein. Entweder sind sie da lang gegangen oder hier lang. Du oder verstehst vielleicht nicht viel vom Spurenlesen, nicht wahr? Hey, ich bin ein Faultier. Ich sehe einen Baum, ich esse ein Blatt. Das ist mein Spurenlesen. Sie sind noch nicht lange weg. Sie sind vor 2 Stunden nach Norden gezogen. Sind vor 2 Stunden nach Norden gezogen? Ihr müsst euch nicht damit abquälen. Gebt mir das Baby. Ich kann Menschen viel besser aufspüren als ihr. Und du bist ein anständiger Bürger, der nur helfen will, nicht wahr? Ich weiß eben, wo die Menschen hingehen. Über den Eisbergpass. Jeder weiß, dass sie auf der anderen Seite eine Siedlung haben. Aber wenn ihr keine Spuren lesen könnt, erreicht ihr sie nie, bevor der Pass völlig zugeschneit ist. Und das dürfte etwa morgen sein. Also entweder gebt ihr das Baby mir, oder ihr verirrt euch in einem Schneesturm. Eure Entscheidung. Wie es aussieht, hat Manfred die Entscheidung schon getroffen. An Diegos gierigen Augen vorbei drückt er Sid das Baby in den Arm. Da hast du deinen kleinen Wonneproppen. Wir bringen ihn zurück zu den Menschen. Oh, das große Tiger-Katzi-Tatzi wird zurückgelassen. Armes Tiger-Katzi-Tatzi. Sid, Tiger-Katzi-Tatzi wird uns führen. Kann ich kurz mal mit dir reden? Nein, je schneller wir die Menschen finden, desto eher werde ich das stinkende Sabbergesicht los. Und das Baby auch. Jumbo wird nicht immer da sein, um dich zu beschützen. Hey, super Spurenleser, ab nach vorn, wo ich dich sehen kann. Und so wandern wir und wandern wir und wandern wir in Richtung Pass. Oh, kann ich nicht mal den Schnabel halten? Ich halte das nicht mehr aus! Ich habe schon Sachen gefressen, die weniger gejammert haben. Es hört nicht auf zu zappeln! Du hältst es falsch rum! Pass auf den Kopf auf! Leg es einfach hin! Du Usa, Gott, heb es hoch, leg es hin. Seine Nase ist trocken. Das bedeutet, dass was mit ihm nicht stimmt. Vielleicht sollten wir es ablecken. Sicher ist sicher. Ich mach das! Hey, es hat eins von diesen Babydingern an. Und? Und wenn's Häufchen macht, wo geht das hin? Gut erkannt, Manfred. Männchen sind widerlich. Okay, du, guck nach dem AA. Hey, warum bin ich der AA-Gucker? Weil es deine Idee war, den Knopf zurückzubringen, weil du klein und unbedeutend bist und weil ich dich verhaue, wenn du es nicht machst. Das ist was? Sofort, Sid! Da hat Sid echt die AA-Karte gezogen. Warmes, stinkendes Baby-AA. Ich meine, du meine Güte. Achtung, Vorsicht, heiß und fettig. Hey, pass doch auf. Hör auf, das Ding herumzuschleudern. Also Faultiere haben echt eine seltsame Art, Windeln zu entsorgen. Ich rutsch gleich aus. Huch. War ja gar nichts drin. Reingefallen. Manfred verpasst Sid eine mit dem Rüssel. Hör auf mit dem Quatsch. Hey, mach das nochmal. Das gefällt ihm. Ja, mir geht's auch gleich viel besser. Wo ist das Baby? Da ist es ja! Lass das, du machst ihm ja Angst. Ich wette, es hat Hunger. Wie wär's mit Milch? Oh, nehme ich gern. Nicht für dich, für das Baby. Also zufällig gebe ich gerade keine Milch, Kumpel. Du stehst so weit unten in der Nahrungskette, um so frech das zu... Das reicht, das reicht! Keine Ahnung, was Manfreds Brüller ausgelöst hat. Auf jeden Fall fällt ihm aus heiterem Himmel eine Melone vor die Füße. Futter! Wie gewonnen, so zerronnen. Hier kommt irgend so ein seltsamer Vogel und schnappt sich die Melone. Und eine Hundertschaft seiner Verwandten hat er gleich mitgebracht. Macht euch auf die Eiszeit gefasst! Schützt die Lebensweise der Dodo! Das Überleben unterscheidet den Dodo vom gewöhnlichen Tier! Schützt die Lebensweise der Dodo! So eine Art Kundgebung der Dodos oder so. Macht euch auf die Eiszeit gefasst! Eiszeit? Ich hab von diesen Spinnern gehört. Hey, können wir unsere Melone wieder haben? Unser Junior hat Hunger und... Niemals! Das ist nämlich unser Privatvorrat für die Eiszeit. Subarktische Temperaturen treiben uns unter die Erde 1 Milliarde Jahre lang. Wenn ihr nicht klug genug wart, vorauszuplanen, dann sollt ihr verdammt sein. Sollt ihr verdammt sein. Ja, träum ich denn. Unter Einsatz seines jungen Lebens reißt Sid die Melone an sich und stürmt Richtung Baby. Jeder Dodo, der sich ihm in den Weg stellt, wird gnadenlos umgenietet. Es ist nicht zu übersehen. Sid ist in höchster Mission unterwegs. Manfred, Diego und dem Baby fallen fast die Augen raus. Sowas gab's noch nie. Hier wächst ein einfaches Eiszeitfaultier weit über sich selbst hinaus. In hohem Bogen schmettert der Held aller Helden die Melone gegen einen Felsen. Und siehe da, das Baby schnappt sich eins der herunterfallenden Stücke und isst. Mission erfüllt. Kaum ist der hungrige Eiszeit-Menschen-Babyschlund gestopft, wird es schon wieder Nacht. Nee, Leute, Eiszeit ist echt kein Spaziergang. Bin ja froh, dass es hier mein Job ist zu berichten. Sonst wird denen noch einfallen, dass ich mich um das Baby kümmern soll. Dabei kann Manfred der Große das viel besser. Zeit fürs Bettchen, kleiner Pupser. Mit einem kritischen Blick auf Diego rollt Manfred das Baby in seinen dicken Rüssel ein. Wo er recht hat, hat er recht. Trau keinem Säbelzahntiger. Wie wär's mit einem Gute-Nacht-Küsschen für deinen alten Kumpel Sid? Psst, er schläft. Eigentlich habe ich dich gemeint. Na schön, ich steck mich selbst ins Bett. So, das... Nacht. Gute Nacht. Hörst du wohl auf damit? Ist ja gut. Ich versuch doch nur, mich zu entspannen. Geht doch. Ja. Endlich Ruhe. Oh nein! Kopf runter! Da sind zwei Tiger aus Diegos Rudel. Was wollen... Aha. Diego ist mit einem Satz bei ihnen. Dieser Räudige. Zum Teufel, was? Na los, schlitze mich auf. Es wird das Letzte sein, was du tust. Ich arbeite hier, du zerfressener Pelzmann. Na, Diego, frustriert? Ist das Aufspüren hilfloser Kinder zu schwierig für dich? Was macht ihr beiden hier? Soto ist das Warten leid. Ja, ja. Er hat gesagt, komm mit dem Baby zurück. Oder lass dich nie wieder blicken. Okay, ich habe eine Nachricht für Soto. Sag ihm, ich bring ihm das Baby. Und außerdem bring ich ihm ein Mammut. Ein Mammut? Mammuts sind nie allein unterwegs. Dieses schon. Ich führe es rauf zum Sichelgipfel. Sieh dir diesen Berg Fleisch an. Schnappen wir es noch nicht. Wir brauchen das ganze Rudel, um es zu erledigen. Setzt alle in Bereitschaft. Sofort! Am liebsten würde ich Diego den Hals umdrehen, aber ich bin ja nur der Berichterstatter. Also warten wir mal ab, was der Morgen bringt. Oh, nichts Gutes. Manfred wacht mit einem leeren Rüssel auf. Wo ist das Baby? Hast du es verloren? Sid! Genau, Sid. Sid hat das unschuldige Baby im Arm und baggert damit zwei badende Faultier-Ladies an. Oh, Das ist so hässlich. Ganz allerliebst. Hallo, mein kleiner Schatz. Du süßer Schnuckiputz. Wo hast du es gefunden? Ach, das arme Kind war ganz allein in der Wildnis. Von Säbelzahntigern umzingelt. Da habe ich es einfach mitgenommen. Oh, wie mutig. Naja, eins war klar. Es hat mich gebraucht. Ich wünschte nur, ich hätte auch ein eigenes. Wirklich? Das finde ich attraktiv beim Männchen. Tja, es geht doch nichts über eine Familie, pflege ich immer zu sagen. Wo hattest du dich versteckt? Naja, weißt du, überall. Süßes Kindchen, hä? Also wie gesagt, Ladies. Was ist in dich gefahren? Oh, hey, hi, Manny. Manny tut das einzig Richtige. Er entreißt das Kind dem Bade und stampft davon. Entschuldigen Sie bitte, Ladies. Marinieren Sie ruhig weiter. Ich bin gleich wieder da. Scheiße. Er sieht ja nicht besonders aus, aber es ist so schwer, einen Familienmenschen zu finden. Wem sagst du das? Alle sensiblen Männer werden gefressen. Nein, Manni. Bitte, ich flehe dich an. Ich brauche ihn. Was denn, ein gut aussehender Kerl wie du? Das sagst du nur, aber meinst du es nicht so? Doch, im Ernst. Schau dich an. Die Frauen sind dir total verfallen. Du hast einen grausamen Sinn für Humor. Hey, wir wollen dir wirklich nicht im Weg stehen. Oh, danke, Manni, du bist ein Freund. Ohne das rosa Ding. Nein, Manni, ich brauche es. Nicht. Keine Chance. Aber vielleicht wäre es nicht blöd, sich mal umzudrehen. Karl? Nicht aufregen, Frank. Das sind nämlich zwei super stinkige Rhinos, die mir ziemlich bekannt vorkommen. Kaum sieht eine hübsche Braut, bewegt er sich flink wie eine Gazelle. Gut, dass das Baby bei Manfred in sicheren Händen ist. Ja, wobei, eigentlich reitet es eher auf seinem pelzigen Rüssel. Was guckst du so, Knochensack? Sieh dich an. Aus dir soll mal ein großes Raubtier werden? Kann ich mir nicht vorstellen. Was hast du da? Kleines Stück Pelz, keine Reißzähne, keine Klauen. Du bestehst aus Hautfalten eingewickelt in Brei. Was soll an dir gefährlich sein, hä? Tja, Manni. Gefährlich wird's dann, wenn Babys anfangen, die E-Maschine zu fahren. Zum Beispiel, indem sie den Rüssel von coolen Mammuts umarmen. Hey, glaubst du etwa, du bist im Streichelzoo? Oh, das findest du komisch. Und wie findest du das? Manfred steckt Rüssel und Kind steil in die Höhe. Da oben wirst du zum Imbiss für die Falken. Mutiger kleiner Knirps, muss ich dir lassen. Was man von dem Faultier, das da mit zwei Verfolgern um die Ecke schießt, nicht gerade behaupten kann. Hier lang! Aber dummes Sid nicht. Da ist er. Das muss man ihm lassen. Er stürzt auf Diego zu und fängt sofort an zu schauspielen. Oh. Gott sei Dank! Gott sei Dank! Oh nein! Ein Tiger! Hilfe! Zu Hilfe! Wo ist das Baby? Achtung, geht es gut. Manfred hat es. Komm, steck mich ins Maul, schnell! Oh, er hat mich erwischt! Oh, Hilfe! So ein Mist! Der Tiger war schneller als wir! Oh, Fleischfresser sind eben immer besser dran! Ey, haben's Rhinos an den Augen? Die sind echt auf Sids Show reingefallen und ziehen Leine. Okay, danke, du kannst mich jetzt runterlassen. Jungs, ich dachte, wir hätten's eilig. Diego, spuck ihn aus. Du weißt nicht, wo der rumgelegen hat. Puh, einen Moment habe ich tatsächlich gedacht, du würdest mich fressen. Ich esse kein Fastfood. Beruhigend zu wissen. Hey, mal. Wartet auf mich. Wir wandern nämlich immer weiter aufwärts, wo schon Meter hoch der Schnee liegt. Was Essbares ist hier oben weit und breit nicht in Sicht. Dafür kann man Babys ärgern. Zwingt mich nicht, dazwischen zu gehen. Aber er hat angefangen. Ist mir egal, wer angefangen hat. Ich werd's beenden. Sich gegenseitig Schneebälle ans Hirn werfen. Hallihallo, Manni! Hallihallo, Diego! Hallo, Sid. Und wenn man ein widerlicher, hinterhältiger Säbelzahntiger ist, kann man sogar unbemerkt die Spuren verwischen, die andere widerliche Säbelzahntiger im Schnee hinterlassen haben. Hatte ich schon gesagt? Wenn ich nicht nur der Berichterstatter wäre, würde ich Diego sofort den Hals umdrehen. Hey! Was will er denn jetzt schon wieder? Gute Nachricht! Ich habe eine Abkürzung gefunden. Was meinst du mit Abkürzung? Ich meine einen kürzeren Weg als den langen drumherum. Au! Ich weiß, was eine Abkürzung ist. Diego zeigt auf eine Felsspalte, durch die höchstens ein halbes Mammut passt. Entweder wir gehen hier durch und kommen vor den Menschen am Eisbergpass an, oder wir nehmen den langen Weg und verpassen sie. Von wegen Abkürzung. Der Typ versucht doch bloß, die anderen in den Berg zu locken, damit sie auf gar keinen Fall auf Menschen treffen. Schnallt das denn keiner? Dadurch? Für wie blöd hältst du mich? Morgen früh könntest du ein freies Mammut sein oder ein Babysitter. Ich kriege nie genug von Wo ist das Baby? Sid, der Tiger hat eine Abkürzung gefunden. Hey, Sid geht's genau wie mir. Beim Anblick des engen Durchgangs und der Tonnen von Eis oben drüber kriegt er Fettgänsehaut. Schönen Dank, ich möchte weiterleben. Dann schlag ich vor, du nimmst die Abkürzung. Soll das eine Drohung sein? Beweg dich, Faultier! Moment, was ist das? Diegos Gebrüll bringt das ganze Eis zum Einstürzen. Gut gebrüllt, Tiger. Schnell, da rein! Tja, manche Entscheidungen fällen sich von selbst. Ganz schön dunkel hier drin. Und alles voller Eis. Okay, okay, ich weiß, es ist Eiszeit. Kommt, Leute, bleibt zusammen. Hier kann man sich leicht verirren. Damit hat der Tiger ausnahmsweise recht. Aber Sid muss natürlich eine Extrawurst braten und ausbüchsen. Da fällt er auf die Schnauze und friert mit der Zunge am Boden fest. Leute! Also ganz ehrlich, ich glaube, Faultiere sind doch ein bisschen doof. Würdest du bitte Schritt halten? Es ist schwer genug, auf ein Baby aufzupassen. Schwer ist noch stark untertrieben. Mensch, sieht das denn keiner? Das Baby! Es rutscht von Manfreds Rücken direkt in einen Eiskanal. Leute, hinterher! Zu Ende sein! Kennt den Eisberg voraus! Wo bin ich? Auf jeden Fall irgendwo in diesem Berg. Scheint noch alles an mir dran zu sein. Ah, da sind ja Manfred und Sid. Und das Baby. Und Diego. Sehen alle unverletzt aus. Wow! Yeah! Wer hat Lust auf eine zweite Runde? Diego, ich glaube, das kommt nicht so gut. Oh. Sag dem Kind, es soll vorsichtiger sein. Ich hätte mich ja gern ein bisschen ausgeruht, aber die anderen machen sich schon wieder auf den Weg. Stimmt, wir haben's ja eilig. Wow. Ehe, die ganzen Felswände sind voller Graffiti. Oh, halt, sorry, falsche Epoche. Höhlenmalereien nennt man das in der Eiszeit. Wie auch immer, Sid findet's toll. Oh, guck mal, Tiger. Schon gut, nicht weinen. Die Tiger spielen doch nur fangen mit den Antilopen. Mit ihren Zähnen. Na komm schon, Sid, lass uns fangen spielen. Du bist dran. Klar. Okay, wo sind die Faultiere? In solchen Höhlen sieht man nie Faultiere. Ist euch das auch gefallen? Guck mal, Manni, ein Mammut. Oh, kann mich mal jemand kneifen? Hey, der Fettwanz sieht genauso aus wie du. Oh, er hat eine Familie. Und sieht glücklich aus. Guck mal, er spielt mit seinem Jungen. Da hast du's, Manni. Das ist dein Problem. Das ist es, was Mammuts tun sollten. Sid. Ein Mammutweibchen suchen, viele kleine Mammuts machen und... Sid. Und was? Halt die Klappe. Aber... Ihr wisst, was ich von Diego halte. Aber in dem Fall bin ich seiner Meinung. Oh. Oh je. Manfred kriegt die Augen gar nicht mehr von der Wand weg. Mit dem Rüssel streichelt er ein kleines, gemaltes Mammut. Und ich glaube, eben hat er sogar eine Träne verdrückt. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihn jemand ablenkt. Na sowas. Das Baby scheint mich gehört zu haben. Es klettert auf Manfreds Rüssel und schmiegt sich fest an ihn. Da schaut sogar der Tiger gerührt aus der Wäsche. Okay, ich glaube, wir können weiter. Wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Hey, da vorne, am Ende der Höhle. Das sieht mir doch ganz so aus wie ein Streifen Tageslicht. Wow, was für ein Panorama. Verschneite Gipfel und Gletschereis ohne Ende. Ich sag euch, allein dafür hat sich der Weg durch den Berg gelohnt. Na, sieh mal einer an. Der Tiger hat's tatsächlich geschafft. Das ist der Sichelgipfel. Nächster Halt, Eisbergpass. Manfred haut Diego anerkennend den Rüssel auf die Schulter. Wie konnte ich jemals an dir zweifeln? Hast du das gehört, mein Kleiner? Du bist so gut wie zu Hause. Wieso bleibt Sid denn jetzt stehen? Meine Füße schwitzen. Kriegen wir jedes Mal eine Sondermeldung, wenn dein Körper irgendwas macht? Er wird sich nur interessant machen. Hör nicht hin. Wirklich? Meine Füße sind knallheiß. Also ich glaube nicht, dass ich Sid nur interessant machen will. Oder seid ihr schon mal auf Schnee gestanden, der rot-orange leuchtet? Sag mir, dass das dein Bauch war. Das war bestimmt bloß Donner von unter der Erde. Das ist kein orangener Schnee. Direkt unter uns bricht ein Vulkan aus. Komm schon, folgt mir. Oh Mann. Hier bricht überall das Eis ein. Dazu musst du erst mal vorwärts kommen. Ein falscher Schritt und das war's. Gut, die drei Tiere und das Baby sind noch hinter mir. Aber ich habe keinen Plan, wie wir hier heil rauskommen wollen, wenn uns der Weg vor den Augen wegschmilzt. Nun macht schon, beeilt euch! Hast du den Lavasturm bemerkt? Ich darf gar nicht hinsehen. Wo eben noch eine geschlossene Eisdecke war, tut sich vor uns ein gähnender Abgrund auf. Ich weiß nicht, wie breit er ist. Aber entweder wir schaffen es, wie Sid auf die andere Seite zu springen, oder wir stürzen in die glühende Lava da unten. Okay, Manfred und das Kind zuerst. Geschafft! Und jetzt der Tiger. Oh nein! Diego springt zu kurz. Da, er schafft es, sich an der Eiskante festzukrallen. Nimm den Kleinen. Warum drückt Manfred denn Sid das Baby in den Arm? Er wird doch nicht etwa. Doch, er tastet sich über das brüchige Eis an Diego ran. Leute, das geht nicht gut. Ich glaub's nicht. Manfred kriegt den Tiger tatsächlich mit dem Rüssel zu fassen und schleudert ihn in Sicherheit. Da, ein Riss im Eis. Die Kante, sie bricht weg. Nani! Manfred stürzt mit ihr in die Tiefe. Ein Geysir, der das Mammut auf dem Eis wieder nach oben katapultiert. Nee, so viel Glück kann's gar nicht geben. Manni, alles okay? Komm schon, sag doch was. Irgendwas. Was? Was? Ich verstehe dich nicht. Du stehst auf meinem Rüssel. Ach so. Na bitte, dir geht's gut. Du bewegst dich nicht. Warum hast du das getan? Du hättest sterben können bei dem Versuch, mich zu retten. So macht man das in einer Herde. Man beschützt sich gegenseitig. Verstehe. Danke. Also ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber wir sind die krasseste Herde, die ich je gesehen habe. Voll krass, Sid. Und überhaupt fängt sich gerade das krasseste Schneetreiben an, was ich je gesehen habe. Leute, wir müssen das Kind aus dem Wind schaffen. Wie weit ist es noch? 3 Meilen. Ich bin erledigt. Wir gehen morgen früh weiter. Kluge Entscheidung, Manfred. Ich find's auch besser, in einer trockenen Felshöhle unterzuschlüpfen. Was machst du da? Ich verewige Faultiere für die Nachwelt. Warum machst du es nicht realistisch und malst es schlafend? Und ein bisschen dicker. Haha, ich hab ganz vergessen, wie man lacht. Hey, Sid, nicht so schnell. Da sprühen ja die Funken von der Wand. Moment mal. Funken? Und da liegt Reisig? Yo, Feuer! Ich bin ein Genie! Von jetzt an bin ich für euch Sid, Herr der Flammen! Hey, Herr der Flammen! Dein Schwanz brennt. Diego weiß, wie man Faultiere löscht. Er schützt Sid in den Sand. Ich danke dir. Von jetzt an nenne ich dich Diego. Herr, das fass mich an und du bist tot. Nein, ich mach doch nur Spaß, du kleiner Dummbeutel. Hey, ihr Turteltauben. Seht euch das an. Das gibt's ja gar nicht. Natürlich gibt's das. Das Baby tut, was alle Babys irgendwann mal tun. Es macht seine ersten Schritte. Ziemlich wackelig, aber okay. Komm her, kleiner Zweibeiner. Komm her, du wurmiges Würmchen. Komm zu Onkel Sid. Nein. Komm hierher zu mir. Hierher. Nein, geh zu ihm. Da sieht man mal wieder, wie unschuldig kleine Kinder sind. Geh zu ihm. Laufen direkt in die Arme des Feindes, nur weil der gerade auf nett macht. Okay. Gut gemacht. Üb weiter. Guckt euch das an. Unser Kleiner wird langsam erwachsen. Okay, dann wollen wir mal. Schlafenszeit-Knubbelchen. Manfred wickelt das Baby in seinen Rüssel. Sieh dir diesen weichherzigen Tollpatsch an. Weißt du, Diego, ich hatte nie einen Freund, der sein Leben für mich riskiert hätte. Ja, Manny ist ein guter Kerl. Ja, das ist er. Na dann, gute Nacht. In der Eiszeit eigentlich nur noch Schneestürme? Ich hab sowas von Obernull Lust, aus der Höhle rauszugehen. Aber die anderen sind schon auf dem Weg. Na, dann wollen wir dich mal sauber machen. Was soll denn dein Daddy sagen, wenn du so schmutzig und stinkig zurückkommst? Das machen wir auch noch schnell sauber. Noch ein bisschen hier. Na, das wird ja wunderbar, kleiner Mann. Allmählich sieht das so aus wie ich. Hey, Diego, was meinst du? Vielleicht sollten wir es nicht tun. Warum nicht? Wenn er wieder bei seiner Herde ist, wird er später mal Jäger. Was glaubst du, wen er jagen wird? Vielleicht wird er uns nichts tun, weil wir ihn gerettet haben. Aua! Ja, vielleicht wächst ihm ein Pelz und ein langer, dünner Hals und er sagt Mama zu dir. Was hast denn du für ein Problem? Gar keins. Gehen wir. Ich fremme den Schwanz ab. Diego führt was im Schild. Das riech ich. Oder warum sollte er sonst zwischen den Felsen stehen bleiben? Bestimmt treibt sich Soto hier schon irgendwo rum. Hey, Diego, bist du da hinten angefroren? Entdeckung! Hä? Was? Psst, Klappe halten und mir nach. Hey, was ist los? Am Fuß des Sichelgipfels. Lauern sie auf euch, da ist ein Hinterhalt. Was? Was meinst du mit Hinterhalt? Du hast uns in eine Falle gelockt. Es war meine Aufgabe. Ich sollte mir das Baby schnappen, aber dann... Bringst du uns mit zum Abendessen? Das reicht! Du bist raus aus unserer Herde! Tut mir leid. Nein, tut es nicht! Noch nicht. Hört zu, ich kann euch helfen. Bleibt dicht dran, Sid. Wir können uns den Weg freikämpfen. Könnt ihr nicht. Das Rudel ist zu stark. Ihr müsst mir vertrauen. Dir vertrauen? Warum um alles in der Welt sollten wir dir vertrauen? Weil ich eure einzige Chance bin. Hab ich's mir doch gedacht. Diego trifft sich mit seinem Rudel. Guten Tag, meine Damen. Hey, seht mal, wer endlich aufkreuzt. Diego, ich hab mir schon Sorgen um dich gemacht. Das war nicht nötig. Es dauert vielleicht noch 2 Minuten, dann kannst du deinen Rachedurst stillen. Klingt hervorragend. Ich sehe das Faultier und es hat das Baby! Bleibt in Deckung, kommt erst raus, wenn ihr das Mammut seht. Das müsst ihr überraschen. Du willst was zerfleischen, nicht wahr, Säbel? Ja, zerfleischen! Worauf wartest du dann? Typisch Säbelzahntiger, haben ihre Gier nie im Griff. Nein, ich sagte doch, wartet auf das Mammut! Soto schäumt natürlich, weil seine Untertanen schon hinter Sid herrasen. Sid! Lauf! Was geht denn jetzt? Was fuhrwerkt Sid denn da unterm Schnee herum? Hey, er hat sich Baumrinde unter die Pfoten geschnallt. Und bordet darauf mit dem Baby davon. Wusste gar nicht, dass Faultiere das können. Alrighty! Haha! Fress Pulverschnee! Klarlauf, Baby! Juhu! Oh nein, nein, Sid überschlägt sich. Er verliert das Baby. Ja! Und die Tiger stürzen sich wie die Berserker darauf. Angeschmiert, Freunde! Es hat eine kleine Frostbeule! Ich glaub's nicht. In den Windeln liegt ja nur ein Schneemann. Dann war das Ganze ein Trick. Hinterher! Oh Mann, seine große Klappe bringt Sid noch mal ins Grab. Überraschung! Gut, dass es Manfred gibt. Er zeigt Sids Verfolgern gleich mal, wozu Stoßzähne gut sind. Kaum sind die Tiger außer Sicht, taucht Diego auf. Okay, mir nach. Wir holen Sid und dann hauen wir ab, solange es noch geht. Achtung, ihr zwei! Soto schleicht sich von hinten an. Komm, Diego. Jetzt machen wir das Mammut fertig. Das darf doch nicht wahr sein. Diego umkreist zusammen mit Soto den armen Manfred. So ein... Was soll das? Lass das Mammut in Ruhe. Diego stellt sich Soto plötzlich in den Weg. Na schön, dann mache ich dich zuerst fertig. Soto blinzelt ungläubig. Mit gesenktem Haupt schleicht er auf Diego zu. Da! Jetzt geht er zum Angriff. Er springt Diego an und verbeißt sich in ihn. Warum greift Manfred denn nicht ein? Die anderen Tiger sind wieder aufgetaucht. Er versucht verzweifelt, sie abzuwehren. Und da hinten holt Sid gerade das Baby aus seinem Versteck im Felsen. Sieht er denn nicht, was los ist? Nein! Soto hat Diego gegen einen Felsblock gedonnert und ihn K.O. geschlagen. Jetzt nimmt er sich mit den anderen das Mammut vor. Manfred steht schon mit dem Rücken zur Felswand. Was kann er noch tun? Soto springt an Manfred hoch. Da taucht wie ein brauner Blitz Diego auf und knallt seinen Kopf gegen Sotos. Sie fallen in den Schnee. Oh nein. Diego steht nicht mehr auf. Muss denn ausgerechnet jetzt auch noch Sid mit dem Baby um die Ecke kommen? Sotos Augen fangen gierig an zu glitzern. Er öffnet seine Deckung. Das ist Manfreds Chance. Ja! Manfred spießt ihn mit den Stoßzähnen auf und schleudert ihn volles Rohr gegen die Felswand. Das gibt's doch nicht. Direkt über Soto lösen sich riesige Eiszapfen. Sie durchbohren ihn von Kopf bis Fuß. Der Rest vom Rudel zieht den Schwanz ein und haut ab. Wir haben's geschafft! Sid macht mit dem Baby einen Luftsprung. Da sieht der Diego am Boden liegen. Der Tiger versucht vergeblich, den Kopf zu heben. Wir waren ein super Team, hm? Waren? Hör auf, wir sind doch immer noch ein Team. Tut mir leid, dass ich euch in eine Falle gelockt habe. Du kennst mich ja. Ich bin zu faul, um nachtragend zu sein. Das Baby. Es schlüpft aus Sids Armen und krabbelt zu Diego. Hey, lass das, Knirps. Du musst jetzt stark sein. Du musst auf Manfred und Sid aufpassen. Besonders auf Sid. Ach, komm schon, du packst das. Du bist ein Tiger. Pass auf, ich trag dich. Was sagst du dazu? Ach, komm schon, Diego, komm schon. Sag ihm, er soll wieder auf die Beine kommen, Manni. Ihr müsst mich hier zurücklassen. Wenn die Menschen erst den Pass überquert haben, holt ihr sie nicht mehr ein. Du hättest das nicht tun müssen. So macht man das in einer Herde. Der Tiger schließt erschöpft die Augen. Manfred und Sid werfen ihm einen langen Abschiedsblick zu. In ihren Gesichtern ist zu lesen, dass Diego recht hat. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Manfred nimmt das Baby hoch. Schweigend zieht der kleine Trupp weiter zum Pass. Da jetzt gerade Ruhe ist, wollte ich noch was zum Thema Diego sagen. Ich habe Diego völlig falsch eingeschätzt. Ein Säbelzahntiger ist nicht automatisch schlecht. Genauso wenig wie ein Mensch automatisch gut ist. Und Diego hat heute vor allem eins bewiesen, dass er ein wahrer, echter Freund ist. Halt! Da vorne, hinter der Kuppe. Sind das nicht Menschen? Eindeutig! Manfred und Sid haben sie auch gesehen und legen einen Zahn zu. Hä? Einer der Männer dreht sich um, als ob er uns gehört hätte. Sein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Natürlich, er muss der Vater des Babys sein. Manfred bewegt sich geradewegs auf ihn zu. Der Mann erstarrt. Drohend hebt er seine Lanze. Pass auf, Manfred, er kann nicht sehen, dass du das Baby auf dem Rücken hast. Er denkt sicher, du willst ihn angreifen. Oh nein. Die anderen Menschen lassen die Hunde los und hetzen sie auf das Mammut. Wenn Manfred jetzt nicht ganz schnell das Baby zeigt, passiert hier noch ein Unglück. Endlich, er tut's. Der Vater traut seinen Augen nicht, als das Baby durch den Schnee auf ihn zuwackelt. Er drückt es an sich und will es gar nicht mehr loslassen. Manfred und Sid drehen sich um. Für sie gibt's hier nichts mehr zu tun. Oder doch? Das Baby ruft ihnen hinterher und streckt die Ärmchen aus. Man kann ja auch nicht einfach so abhauen, ohne sich zu verabschieden. Das haben Sid und Manfred jetzt auch kapiert. Sie nehmen das Baby nochmal ganz fest in die Arme. Beziehungsweise in den Rüssel. Bitte vergiss uns nicht, okay? Wir werden dich auch nicht vergessen. Der Vater nickt ihnen zu. Sein dankbarer Blick sagt mehr als 1000 Worte. Er nimmt sein Kind und hängt Manfred dabei etwas an den Stoßzahn. Das muss ich mir mal näher anschauen. Ah, so eine Art Muschelkette, die dem Baby gehört haben muss. Jetzt gehört sie Manfred und Sid als Erinnerung. Ah ja, das wärmt sogar einem coolen Berichterstatter wie mir das Herz. Sid schwenkt die Arme und winkt dem Baby wie wild hinterher. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sid. Tschüss. Tschüss. Und schniefen tut er dabei, wie ein Großer. Ja, ja, ja, ganz genau. Wo ist das Baby? Los, komm, Sid. Auf geht's nach Süden. Ja, träum ich denn? Ist das nicht das Mammut, das unbedingt nach Norden wollte? Okay, jeder darf seine Meinung ändern. Tschüss. Spar dir die Mühe, Sid. Du weißt, dass Menschen nicht sprechen können. Diego, du bist schon wieder auf den Pfoten! Nein, Leben, Baby! Juhu, du bist kaputt! Du bist doch okay! Ich kann dich knuten! Da bist du ja wieder, Partner. Willst du Huckepack? Nein, danke. Ich will mir das bisschen Würde bewahren, das ich noch habe. Du bist jetzt einer von uns, Kumpel. Würde hat nicht das Geringste damit zu tun. Aber ich will Huckepack. Okay, dann mal hoch mit dir. Los, Manni, gib Gas! Ja! Höher! Oder nicht höher, wie du willst. Das wird die schönste Wanderung nach Süden aller Zeiten. Ich verspreche dir, ich zeig dir meine Lieblingswasserstellen. Übrigens, ich werde braun, wenn der Schimmelpilz in meinem Feld trocknet. Klingt sehr appetitlich. Dieses ganze Gequatsche von der Eiszeit nervt mich total. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Auf globale Erwärmung. Oi, träum weiter. Nee, ehrlich, da stehe ich drauf. Oh ja, klar, Sid, da bin ich auch schon ganz heiß drauf. Okay, Leute, das war's für heute aus der Eiszeit. Gute Story, gutes Ende, was wollt ihr mehr? Also, ich mache mich jetzt vom Eis. Obwohl mir die Jungs hier echt ans Herz gewachsen sind. Aber, wer weiß, vielleicht trifft man sich mal wieder. So, jetzt aber endgültig. Tschüss, Servus, Adios, Bye-bye und hey, nicht vergessen, immer cool bleiben.